WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Erster Anrufer ist Sven und Sven ist 20. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo Sven. Um was geht's? Also mein Thema heute ist Adrenalin-Junkie. Adrenalin-Junkie? Genau. So einer bist du? Ja, kann man so bezeichnen, richtig. Was machst du, dass das Adrenalin nach oben schießt? Und zwar bin ich Motorradfahrer. Und also ich fahre ein ziemlich schnelles Motorrad. Und wie soll ich sagen, beim Motorradfahren, da passieren auch schon mal eher unschöne Sachen. Und harmlos ausgedrückt? Ja, um es mal so auszudrücken. Und sowas in die Richtung ist mir mal, also ist einem guten Freund mal passiert. Und jetzt zur Zeit, ich habe eine Freundin und die hat das natürlich auch alles so mitbekommen, was da damals passiert ist. Und was ist denn da genau passiert? Ja, und zwar ist ein Kollege von mir ist ums Leben gekommen beim Motorradfahren. Wahrscheinlich. Wie so oft ist er zu schnell gefahren? Wie so oft in solchen Fällen? Ja, also wir waren gemeinsam unterwegs. Es war nachts, da war es dunkel. Ja. Wir waren auf der Autobahn und ja, wir haben halt ein bisschen Gas gegeben so und. Das klingt mir zu verniedlichend. Wie schnell seid ihr gefahren? Also um die 150 waren wir da gerade. Das glaube ich ja nicht. Ja, bestimmt schneller. Also wir haben gerade Gas gegeben, das war's. Und mein Kollege hat beschleunigt, dann ist aber sein Motorrad vorne hochgegangen. Also er hat sozusagen einen Wheelie gemacht. So nennt man das, wenn das Vorderrad hochgeht. Ja. Auf der Autobahn? Ja, richtig, genau. Okay. Ja, und eigentlich konnte er das super gut. Das ist eigentlich nie schief gegangen. Nur da hat es dann halt nicht funktioniert und er hat die Kontrolle verloren und ist dann gestürzt. Und ist dabei ums Leben gekommen? Leider. Und ja. Das hast du gesehen? Das musste ich dann mit ansehen, richtig. War er sofort tot? Jein, also nicht sofort. Er war auch kaum noch ansprechbar, aber ich konnte ihm auch nicht mehr wirklich helfen. Aber das heißt, du hast ihn quasi auf der Autobahn sterben sehen? Kann man so sagen, ja. Wie lange liegt das zurück? Etwa 12 Monate jetzt. Hat sich dein Fahren oder dein Fahrstil nach diesem Unfall verändert? Das ist es ja. Und zwar hat es sich nicht verändert. Warum nicht? Adrenalin ist für mich sowieso eine Droge. Und wenn ich so in diesem Geschwindigkeitsrausch bin, dann kann ich damit nicht mehr aufhören. Also ich bin auf der Autobahn und sehe nur noch die gerade Strecke vor mir, dann drehe ich auch am Gashahn. Das andere Mal hat mich das schon mal in eine zwickliche Situation auch schon gebracht. Aber nichtsdestotrotz habe ich bis heute mein Verhalten nicht ändern können. Du hast noch keinen Unfall selbst gebaut? Nein, ich selbst hatte bis jetzt noch keinen. Ja. Ich behaupte jetzt auch mal, dass das auch mit damit zusammenhängt, dass ich... Dass du so ein toller Fahrer bist. Naja, das will ich jetzt nicht von mir selbst behaupten. Ja, aber das sagen die aber alle immer. Ich denke auch, dass es so ist. Also. Das hat dein Freund wahrscheinlich auch gedacht. Ich will dir mal sagen, ich hasse diese Motorräder, wenn ich die auf der Autobahn so erlebe. Ich hasse sie, wenn ich sie in der Eifel erlebe, hier, wie sie wahnsinnig über die Straßen brettern. Und da sind sicher viele dabei, die gut fahren können, okay. Aber es sind auch viele dabei, die auch nur diesen Adrenalinschuss brauchen wie du. Ja. Und da hört bei mir wirklich, vollkommen der Spaß auf, weil du, ich habe vielleicht noch Verständnis dafür, wenn du sagst, ich brauche irgendeinen Adrenalinstoß. Aber du machst das ja eben, indem du andere Menschen immer mitgefährdest und nicht nur dich alleine. Das ist der große Unterschied zu irgendwelchen extremen Sportarten vielleicht, wo du dich nur selbst gefährdest. Aber du gefährdest ja andere Menschen. Also ich gebe immer darauf Acht, dass ich die anderen Menschen nicht gefährde, dass ich auch wirklich nur dann schnell fahre, wenn halt niemand anders auf der Straße ist. Sven, das glaube ich dir. Aber ganz objektiv gesprochen, weißt du, in welcher großen Gefahr du schwebst? Und du hast es ja nun, schlimmer kannst du es ja gar nicht erleben als mit deinem Freund. Schlimmer geht ja nicht mehr. Und das wundert mich wirklich. Jein, sagst du? Ja, und zwar, ich habe ja eine Freundin. Mhm. Und meine Freundin ist schwanger. Und sie droht mir natürlich auch damit, mich zu verlassen, wenn ich nicht mit dem Motorradfahren aufhöre, wenn ich mein Motorrad jetzt nicht verkaufen sollte. Dass sie mich dann verlässt und dass ich dann mein Kind sozusagen gar nicht groß werden sehen sollte und dass ich auch gar keinen Kontakt zu meinem Kind dann bekommen werde. Das zeigt mir, wie dramatisch du dich verhältst. Denn deine Freundin kennt dich viel besser und die kriegt die ganzen Sachen im Detail mit, die ich natürlich gar nicht so weiß. Das zeigt mir, welche Angst deine Freundin um dich hat. Und weißt du, was ich finde? Dass deine Freundin verdammt recht hat. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich mich genauso verhalten. Entweder deinen Wahnsinn oder hier die Familie, dein Kind und ein gutes Leben miteinander. Aber dieser Wahnsinn, das ist ja sozusagen mein Leben. Ich würde ohne mein Motorrad würde ich ja gar nicht mehr auskommen, sozusagen. Ach Gott. Nein, das ist wirklich so. Ja, also, dann muss man das trainieren. Das ist doch Unsinn. Das ist doch absoluter Unsinn. Nochmal gesagt, ich verstehe, dass man Spaß an solchen Kicks hat. Aber dann such dir irgendeine andere Möglichkeit, die nicht so lebensgefährlich ist und wie gesagt, wo du auch nicht andere Menschen mitgefährdest. Ja, lebensgefährlich ist ja dann auch immer relativ gesehen. Das ist ja sozusagen wie so eine Droge für mich. Und es gibt ja auch noch andere Drogen, die sind aber auch lebensgefährlich. Nee, sag du. Wenn ich jetzt viel Alkohol konsumieren würde, dann wäre ich ja auch abhängig. Das ist aber genauso lebensgefährlich, als wenn ich jetzt schnell über die Autobahn fahre. Ja, aber ist doch interessant, Sven, wenn du selbst schon das damit vergleichst mit einer Droge, dann müssten doch eigentlich bei dir alle Warnglocken schrillen. Das heißt, du bist in einem Suchtverhältnis zu dem Motorrad. Das heißt, du kannst... Das stimmt, das bin ich auf jeden Fall. Ja, das ist doch... Es ist immer Mist, wenn man selbst in einer Sucht drin steckt, egal was das nur für eine Sucht ist. Weil man nicht mehr Herr seiner selbst ist. Weil man nicht selbst entscheiden kann, ich mache das und das. Sondern die Sucht entscheidet. Du machst jetzt das und das. Und ich glaube, ein ganz wunderbares profanes Mittel dagegen anzugehen in deinem Fall ist, indem du das Ding verkaufst. Dann wirst du erstmal leiden. Das würde ich nicht schaffen. So. Da steckt einfach zu viel Geld und zu viel Zeit in meinem Motorrad drin. Das geht gar nicht. So, das heißt, du bist bereit, deine Freundin und dein Kind in den Wind zu schießen für das Motorrad? Das ist ja gerade diese schwere Entscheidung. Dass diese Schuldgefühle plagen mich ja auch, dass ich mein Motorrad gar nicht mehr loslassen kann, dass ich davon gar nicht wegkomme. Da habe ich auch richtig Angst um meine Familie sozusagen. Du hast doch wahrscheinlich auch Eltern noch. Ja. Was sagen deine Eltern, deine Mutter, dein Vater dazu? Die wissen natürlich nicht, dass ich so schnell fahre. Ach so. Mal unter uns. Wie schnell fährst du denn so auf deutschen Autobahnen? Also meine Maschine geht bis 300. Und das ist das, was der Tacho anzeigt. Was jetzt schneller ist, das weiß ich nicht. Das heißt, du fährst bis zum Anschlag mit der Maschine? Ja, genau. Wahnsinn. Du weißt, dass eine Mikrosekunde Unaufmerksamkeit oder irgendetwas, dann bist du tot. Oder es passiert ein Riesenunglück. Das ist aber auch... Das weiß ich ja schon vom Autofahren. Wenn man mit dem Auto 200 fährt, muss man schon extrem aufpassen. Extrem aufpassen. Was ich auch schon wahnsinnig finde, überhaupt das Auto ist 200 fahren. Sag ich als Autonarr. Ja, 200 ist jetzt für mich jetzt nichts, also. Das habe ich schon kapiert. Okay. Mal für die Insider, mir sagt das nichts, aber was für eine Maschine fährst du? Das ist eine Honda CBR 1000 SC59. Das ist eine Fireblade, die hat um die 195 PS. Habe ich auch ein bisschen was dran verändert. Das auch noch. Ja. Illegal? Ja, was heißt illegal? Ganz legal ist es natürlich nicht. Okay. Da kann man natürlich an der Elektronik noch was machen und mit einer anderen Auspuffanlage kriegt man da auch noch mal ein paar Kilos weniger, ein paar PS mehr. Ich denke mal, das machen aber viele Motorradfahrer. So, deine Eltern wissen gar nicht genau Bescheid, was du da machst. Nein, die wissen das nicht genau. Das heißt, du nimmst nicht nur in Kauf, dass du eventuell deine Freundin, die dich... Glaubst du, dass deine Freundin dich sehr liebt? Auf jeden Fall. So, dann hat das ja ein ungeheures Gewicht, wenn die Freundin sagt, ich verlasse dich und mit dem Kind zusammen, wenn du das nicht sein lässt. Obwohl sie dich liebt. Das nimmst du in Kauf. Du nimmst in Kauf, eventuell tödlich zu verunglücken oder schwerst verletzt zu sein und deinen Eltern das Leid anzutun. Das nimmst du auch in Kauf. Nur für deinen Spaß, nur für deine Lust. Für deine Lustbefriedigung. Es geht nur um deine Lust. Weißt du, dass das eine komplette Ego-Nummer ist, die du da fährst? Ja, also als meine Freundin mich kennengelernt hat, dann, ich fahre ja jetzt schon seit knapp 4 Jahren Motorrad und da wusste sie ja schon, dass ich auch gerne schnell fahre und also das war ja dann, sie wusste das ja schon im Vorhinein, bevor sie mich kennengelernt hat. Gut, aber sie hat es im Laufe der Zeit noch genauer mitbekommen, wie schlimm das ist, dann hat sie auch sie kannte wahrscheinlich auch den Freund, der da umgekommen ist. Was ja, den kannte sie auch und so. Also richtig schlimm wurde das erst, als sie mir erzählt hat, dass sie schwanger ist und seitdem ging der Zoff bei uns auch erst richtig los, dass sie mir halt gedroht hat, mich zu verlassen und alles. Vorher war das jetzt alles nicht so schlimm. Also sie traut sich auch nicht, bei mir mitzufahren. Das sagt sie mir auch immer. Sie möchte auf gar keinen Fall bei mir mitfahren. Würde ich auch bei dir nicht machen. Ich hätte keinen Bock, mit 300 über die Autobahn zu brettern, hinten drauf, um hinterher Hackfleisch zu sein. Ehrlich gesagt möchte ich sie auch gar nicht mitnehmen. Das ist mir einfach zu risikoreich, falls mal was passieren sollte. Ja. So ist denn. Dass ich sie dann nicht gefährde. Ja. Wir haben jetzt über die Fakten gesprochen. Ich kann dir, du wirst wahrscheinlich eh nur meine Meinung hören. Du musst ja für dein Leben selbst entscheiden. Ich kann die Position deiner Freundin verstehen. Ich finde, dass du aus dieser Sucht raus musst. Du musst Herr deiner selbst werden. Ich finde, dass man moralische Verantwortung trägt für sein eigenes Leben, aber auch für die Menschen, die man liebt. Also vor allen Dingen natürlich auch für das Kind, was man bald haben wird, trägt man hohe Verantwortung. Diesem Kind willst du vielleicht den Vater entziehen durch deinen Wahnsinn? Lass uns gar nicht weiter darüber reden, weil ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Ich kann es dir nur so von meiner Seite aus ganz klar sagen, dass ich das so sehe, wie ich es gerade gesagt habe. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, richtig verstehen werden mich nur alle anderen Motorradfahrer. Ja, klar. Ja? Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Ja, ich möchte nur mal loswerden, also. Ja. Deswegen, also diese Sucht, das ist ganz, ganz schwer. Ich denke mal, dass in dieser Situation werden auch noch mehr Leute stecken, außer ich. Absolut, aber da, wie gesagt, man kann dagegen was tun. Da ist man nicht hilflos. Es ist kein Schicksalsschlag, in dieser Sucht ein Leben lang bleiben zu müssen. Lieber Sven. Domian. Auf dass du allzeit gesund bleibst. Danke. Und alles Gute für deine junge Familie. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Stefan ist 19, guten Morgen. Hallo, morgen. Hallo Stefan. Grüß dich. Auch Motorradfahrer? Nee, zum Glück nicht, nein. Hast du gerade mitgehört? Ja. Wie siehst du das? Ja, also ich sollte auf jeden Fall hier davon runterkommen oder ein bisschen vom Gaspedal ein bisschen runtergehen. Naja, schwierig. Kannst du die Position von der Freundin verstehen? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Also wenn er sich in so eine Gefahr begibt, schon verständlich. Ja. Aber zu dir, Stefan, du hast zu einem eigenen Thema angerufen. Ja, genau. Also ich wollte ein bisschen das Thema luzide Träume hier näher bringen. Luzide Träume? Genau. Auch Klarträume genannt oder Wachträume? Wachträume? Also Sachen, die man so am Tage träumt? Nein, das geht wirklich um einen Traum. Also man träumt ganz normal in der Nacht. Ja. Oder wann auch immer. Aber man merkt im Traum, dass es nur ein Traum ist. Ah ja, das kenne ich auch. Genau, ja. Das aber bei mir ist es auch so, dass ich nicht nur merke, dass ich im Traum bin, sondern dass ich diesen Traum dann auch verändern kann, nach meinem Belieben. Das kann ich manchmal auch ein bisschen. Ja, genau. Und das kann man eben auch trainieren. Ja. Und das hat bei mir so vor 2-3 Jahren angefangen. Das war noch so ein Teenageralter. Und wie trainiert man das? Vor allem für sexuelle Fantasien dann genutzt. Aha. Ich konnte dann machen, was ich wollte. Also ich habe dann wirklich, war auf der Straße und habe dann wirklich die erstbeste Frau genommen und sie ausgezogen und ja. Aber also ich habe das nicht oft, ich habe das ganz selten. Und dann finde ich das immer ziemlich, ziemlich cool, weil man so der Regisseur des eigenen Traums ist. Ja genau, man ist quasi wie Gott. ja, genau. Aber wie trainiert man das? Ja, also man kann zum Beispiel so Übungen machen, dass man sich, während man unter dem Tag sich vergewissert, dass man wach ist. Mhm. Also dass man immer so Realitätstests durchführt. Also, oft schaut man sich dabei auch auf die Hände oder so, ja. Und dabei denkt man immer, dass ich wach bin. Und das automatisiert sich dann so im Verhalten, mhm. dass man die gleiche Übung dann auch im Traum macht. Und dann merkt man eben, dass man in einem Traum steckt. Das funktioniert. Also ich glaube, weil man die Hände nicht sieht. Also bei mir war es nie so, das sind so Tipps, die habe ich mir im Internet angelesen. Mhm. Aber bei mir war es immer so, meine Träume waren so absurd, dass ich sofort gemerkt habe, dass es nur ein Traum ist. Also man soll oft am Tag auf die Hände gucken und sagen, ich bin wach. Genau. Oder man kann auch, wenn man träumt, eben ein Tagebuch führen, ja. dass man eben seine Träume eben analysiert, dass man halt irgendwann merkt, was für ein Muster die Träume haben, wovon man oft träumt und mhm. dass man auch im Traum dann merkt, das kann nur ein Traum sein jetzt. Abgesehen von den sexuellen Schweinereien, die du da veranstaltest dann in deinen Klarträumen, was hast du noch so gemacht? Ja, also genau, also jetzt in letzter Zeit konzentriere ich mich mehr darauf, dass ich eben meine Umgebung erkunde. Mhm. Also ich interagiere eigentlich gar nicht so viel mit den Menschen dann, sondern bin eher hebel eben physikalische Gegebenheiten aus. Also ich gehe durch Wände, ich schaue mich um. Man kann ja in diesen Wachträumen kann man ja mit allen fünf Sinnen diesen Traum wahrnehmen. Mhm. Also es kommt einem wie echt vor eigentlich. Mhm. Nur dass man eben weiß, dass es ein Traum ist. Ja. Und da war ich zum Beispiel letztens auf einem Berggipfel. Mhm. Und mein Vater und ich wollten eine Skitour machen. Mhm. Wir waren mit Skien oben drauf. Dann habe ich gemerkt, oben auf dem Berggipfel, es ist alles grün. Es hat überhaupt keinen Schnee gehabt. Es war Sommer eigentlich. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das kann nur ein Traum sein. Und dann habe ich eben mir gedacht, ja, das war eine steile Klippe runter. Und dann bin ich eben da runtergesprungen und eben aktiv geflogen. Und das war echt Wahnsinn. Ich bin dann das Tal runtergeflogen wie so ein Wingsuit-Träger und habe dann eben meine Kurven gezogen, bin einen Fluss entlang geflogen. Also wirklich alles aktiv habe ich das eben miterlebt. Das war nicht so schwammig wie Traum, sondern ich habe echt mit allen Sinnen das erfasst und bin dann einen Fluss entlang und dann in der Stadt, also nach München. Ich bin die Isar entlang geflogen und habe mich dann in München bin ich gelandet und bin dann in den Biergarten gesetzt und dann habe ich mir auch irgendwie meine Freundin noch dazu gewünscht. Also die kamen dann einfach, also ja, und ich habe mich ein bisschen mit denen unterhalten. Wie enden solche Träume? Kannst du dann, ja, wie enden sie? Ja, also meistens werde ich dann abrupt rausgerissen. Ich merke dann auch schon im Traum, Mist, jetzt wache ich auf, was soll ich tun? Mhm. Ich will noch im Traum bleiben, so in der Art, aber ich kann oft nichts dagegen tun. Und wäre dann halt einfach, also da halt diese Traumphasen nur in kurz bevor dem Aufwachen eben passieren, wacht man dann halt einfach auf mittendrin. Mhm. Und also zum Beispiel, es gibt einen Trick, den man anwenden kann, dass man im Traum noch bleibt, während man diesen luziden Traum hat. Und der wäre? Und zwar, dass man sich im Traum um sich selbst dreht, um die eigene Achse. Mhm. Also nicht im Bett, sondern im Traum. Ja. Und das habe ich kürzlich gemerkt. Da war ich in einer Ritterburg, eine Besichtigung war das. Mhm. Ich stand in einem Turm und habe gemerkt, ich wach auf. Habe ich aber direkt neben mir eine Wendeltreppe gesehen und diese Wendeltreppe bin ich dann so schnell wie möglich hochgelaufen und da wurde ich mir da doch eben schwindelig und ich glaube, durch dieses Schwindelgefühl denkt man nicht mehr ans Aufwachen und bleibt noch in diesem Traum drin und ich konnte dann ja locker eine halbe Stunde noch länger schlafen. Ja. Man muss nur aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt zwischen Wirklichkeit und Traum. Nicht, dass man irgendwann in der Wirklichkeit denkt, ach, ich träume und springt von einem Hochhaus runter. Ich kann ja nicht fliehen. Nein, also das hatte ich noch nie. Also, ja. Kann man, ich überlege gerade, wie das bei mir so ist, das sind meistens, ich bin dann schon in einem Traum und dann denke ich plötzlich, ach, das ist ja ein Traum. So, ja, genau. Ne? Man kann nicht gezielt sich in einen Klartraum hineinbegeben. Das geht nicht. Nee, also man muss halt vorher schlafen. Also man muss vorher ganz schlafen. Normal. Also man kann nicht sagen, jetzt schlafe ich ein und peng, bin ich in einem Klartraum. Ja, genau, das geht nicht. Das können auch Profis, also man kann es halt richtig trainieren. Ja. Und auch selbst da sind halt keine hundertprozentige Erfolgsquote. Also die meisten, also die Besten schaffen so 3-4 Träume pro Woche. Mhm. Und das kann man halt nie wirklich bestimmen, wann es soweit ist. Man kann nur halt die Voraussetzungen eben begünstigen, wenn man diese Tricks eben angewandt hat, die ich genannt habe. Und da ich das bewusst nicht mache, sondern nur ab und zu mal so wahrnehme, das ist wirklich sehr selten, das vielleicht so im halben Jahr zweimal oder so. Zweimal mehr. Wobei es wirklich eine tolle Sache ist. Weil auf jeden man, Fall. Es gibt eine neue Ebene sozusagen im Leben. Also man kann auch in den Träumen tolle Sachen machen. Ja, ja, klar. Und, ja. Dagegen erscheint dann die Realität schon langweilig. Ja, manchmal schon. Ja, weil man natürlich in dem Traum alles, du hast gerade gesagt, man ist Gott. Klar. Man kann ja alles. Es gibt Leute, die wirklich das so da so drin sind, dass sie sich schon ihre eigene Welt da drin gebaut haben und immer wieder diese Welt zurückkehren. Also so weit bin ich nicht. Also so weit will ich auch nicht sein. Das ist ja dann irgendwie völlige Realitätsflucht, aber solche Leute gibt's auch. Mal jetzt ganz weit gesponnen. Was wäre, wenn man in einem solchen Klartraum sich das Leben nehmen würde? Also ich weiß nicht. Also wahrscheinlich würde man aufwachen, ganz normal. Also war Schreck. Man sollte es nicht tun, aber ich denke gerade... Also ich habe noch nie mit diesem Gedanken gespielt. Also nein, um Gottes Willen, es sind ja eigentlich immer schöne Erlebnisse. Ja, eben, genau. Ja. Also das heißt, luzide Träume, sagst du. Genau. So heißt das. Gut, das war ein interessanter Tipp. Vielleicht kann der eine oder andere das ein bisschen trainieren. Ja. Und hat dann auch wunderschöne Erlebnisse und ist der tristen Realität entflohen, die uns manchmal ärgert. Und meistens passiert es bei mir zum Beispiel auch einen Mittagsschlaf. Das ist eine relativ leichte Schlafe. Das uns irgendwie trifft von mir ganz besonders häufig auf. Also bei so leichten, kleinen. Also so eine kleine Zwischenpause, Mittagspause, mal so einen luziden Traum, ein bisschen rumfliegen. Oder nicht nur rumfliegen, sondern wie du es anfänglich gesagt hast. Ja, man kann alles machen. Wie gesagt, ich habe sogar damals irgendwie so die Frauen verformt nach meinen Wünschen. Also ich war echt, ich kam mir vor wie Gott, der so Adam und Eva schafft, so ein bisschen. Naja. Sven, danke für den Hinweis, dass es sowas gibt und dass man das trainieren kann. Das habe ich so auch noch nicht gehört, dass man es trainieren kann. Also, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute. Gut, tschüss. Ciao. 1:22 Uhr. Kleiner Hinweis, eine eigene Sache. Morgen gibt es eine Wiederholung hier und am Freitag gibt es keine Sendung. Aber ab Montag ist wieder alles ganz normal, live im Radio und im WDR-Fernsehen. Nicht, dass ihr euch morgen wundert, wenn die Sendung vom Band kommt. Hier ist Michael. Michael ist 58. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Michael, um was geht's bei dir? Ja, es geht eigentlich um deinen ersten Anrufer, den Sven. Den Motorradfahrer. Ja, genau. Ja. Und ich habe das erlebt in meiner Familie, weil als ihr vorhin gesprochen habt, ging es hauptsächlich um den Sven und seine Familie. Was ich vermisst habe, ist eigentlich, dass dem Sven mal gesagt werden muss, wie viele anderen Menschen er ins Elend ziehen kann damit. Also nicht nur seine Familie. Nein, auch ganz wild fremde Menschen, na klar. Ja, genau. Ich habe 1968, da war ich 12 Jahre alt, meinen Bruder verloren durch so einen Unfall. Und mein Bruder war nicht daran beteiligt und er hatte gerade erst 3 Wochen den Führerschein, der war 18 Jahre alt. Ah, also dein Bruder war nicht der Fahrer, sondern das Opfer. Das Opfer, genau. Durch einen Motorradfahrer. Durch einen Motorradfahrer. Wie genau ist das damals passiert? Ja, mein Bruder, der kam von seiner Freundin abends wieder, es war Regen auf der Straße. Und ein Motorradfahrer hat ein anderes Auto überholt in einer Kurve. Und mein Bruder wollte dem ausweichen, konnte dem aber nicht mehr ausweichen, weil der ihm direkt entgegenkam. Und der Aufprall, der war dann mit so einer Wucht, dass mein Bruder aus dem Wagen geschleudert wurde und ist 6 Stunden später dann gestorben. Und was ist mit dem Motorradfahrer passiert? Der Motorradfahrer war schwer verletzt und da ist auch noch eine Frau mit einem Kind schwer verletzt worden. Die in dem Auto saßen, das er gerade überholt hat, der Motorradfahrer. Ja. Und als Folge davon ist meine Familie zerstört worden. Inwiefern? Ja, ich habe also bis dahin eine sehr schöne Kindheit gehabt. Ja. Und diese Kindheit war in dem Moment, von dem Moment an zerstört. Weil ein so großes Unglück über die Familie gekommen ist. Ja, weil zwei Polizisten standen abends vor der Tür. Ich habe noch eine Schwester, die ist 5 Jahre älter. Und von da an, als meine Eltern dann aus dem Krankenhaus kamen, waren meine Eltern nicht mehr meine Eltern. Was ist mit den Eltern dann passiert infolge dieses Unglücks? Infolge dieses hat mein Vater das nie überwunden. ist zum Alkoholiker geworden. Ja, ja. Und unsere Familie ist in ein ziemliches Elend gestürzt worden. Und wie hat die Mutter das dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre aufgenommen, aufgefasst, verarbeitet? Meine Mutter hat versucht, immer meine Mutter war sehr stark, aber sie hat versucht, immer meinen Vater zu stützen. Mhm. Aber infolge dieser ganzen Alkoholgeschichte ist meine Mutter auch ein bisschen in den Alkoholismus gerutscht. Ach, also ein Drama. Eine dramatische Entwicklung. Was habt ihr damals oder was hast du für diesen Täter, muss man ja sagen, empfunden? Ja, ich muss sagen, als die Polizisten das da mitteilten und als meine Eltern wegfuhren, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Es war ein totaler Bruch meines Lebens. Mhm. Von Sonne in Dunkelheit. Sag nochmal, du hast gerade schon, wie alt du warst. Ich war 12 Jahre alt. Wann hast du es richtig realisiert, dass der Bruder nun tot ist durch so einen Unfall? Ungefähr 3 Wochen später. Ja. Und dann, so im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, was hast du oder vielleicht sogar bis heute für diesen Täter empfunden? Ja, das ist ja, was mich da vorhin so auch aufgeregt hat, was mich jetzt dazu gebracht hat, dich anzurufen. Ja. Ne? Diese Leute, wenn sie Spaß haben wollen, sollen sie auf eine Rennstrecke gehen. Mhm. Da können sie so schnell fahren, wie sie möchten. Mhm. Aber die reißen Menschen mit und er auch mit seiner Freundin. Ich bin zwar 58, aber ich habe eine 11-jährige Tochter. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter durch so einen Wahnsinnigen verletzt würde oder getötet würde, mhm. Könnte ich für mich auch nicht mehr garantieren. Mhm, mh. Ne? Also, das ist dann schon Hass, den man empfindet. Ja, das ich empfinde heute auch, ich fahre selbst ein schnelles Auto, aber ich bin früher auch mal schnell gefahren. Mhm. Aber ich habe natürlich durch diesen Unfall, ich beobachte solche Menschen und wenn die mich überholen auf der Autobahn, dann bin ich entsetzt. Mhm. Das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Also, Ich finde das schrecklich. Es ist, wie ich gerade auch zu dem Sven schon gesagt habe, es ist eine ganz, ganz brutale Ego-Nummer, die Jungs fahren. Es geht um ihren Spaß, um ihre Lustbefriedigung und vergessen komplett, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Ganz genau. Ich weiß, dass Leute von Felsen runterspringen, mhm. Dass sie von Brücken runterspringen. Mhm. Dass die besonders tief tauchen. Mhm. Ja, es gibt tausend. Aber dabei gefährden sie sich nur selbst, nicht andere. Ja, ja. Und die haben, ich schaue mir oft solche Filme an, wo solche Leute gezeigt werden. Die sind sich voll bewusst der Gefahr, aber dieser Sven oder diese Motorradfahrer, die ignorieren einfach, das ist eine Ignoranz, das mhm. ist eine Ignoranz von mhm. Leben. Mhm. Ja, das finde ich jetzt nochmal sehr plastisch, dass du das so schilderst, aus der Sicht einer Opferfamilie, was für ein Leid dadurch ausgelöst wird, eben nicht ausschließlich dadurch, dass ein Mensch stirbt, was ja schon eine Katastrophe ohnegleichen ist, aber dass da eben andere Schicksale auch mit verbunden sind, in deinem Fall die ganze Familie, der Vater ist auch nicht verloren. Das muss sich dieser Sven auch mal vor Augen halten. Der hat 25 Jahre einer Familie zerstört. Mhm, mh. Das Fatale ist ja, dass die Menschen, das haben wir bei Autofahrern, bei extremen Autofahrern ja auch, dass die immer sagen, nein, mir passiert so etwas Schlimmes nicht. Ich bin ein toller Autofahrer, ich bin ein toller Motorradfahrer. So reden die ja immer. Es ist eine totale Selbstüberschätzung. Mhm. Man kann das nicht berechnen. Ich habe mal einen sehr schnellen Wagen gehabt. Mhm. Und es war eine ganz einsame Strecke auf einer Autobahn. Und da habe ich mich auch dahin reißen lassen, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Mhm. Bis mir dann bewusst wurde, dass ich das Auto eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle habe. Mhm. Wie hoch bist du gefahren? Das war 270. Boah, das war ein sehr schneller Wagen. Boah, 270. Und es war eine sehr lange Kurve, die sich über Kilometer hinzog. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, wie diese Kräfte mhm. und mit Bremsen ist dann auch nicht so mhm. einfach. Mhm. Man kann in so einer Kurve dann nicht mehr bremsen mhm. bei solchen Geschwindigkeiten. Mhm. Ne? Und da ist mir das dann wieder in Erinnerung gekommen. Ja. Da habe ich zu mir gesagt, ja, bist du denn wahnsinnig? Ne? Michael, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns das von der Wachter noch erzählt hast. Vielleicht hat es eine Wirkung. Vielleicht hat Sven uns noch zugehört, aber es hören uns bestimmt auch. Ja, ich hoffe, dass der Sven zugehört hat und diverse andere auch noch. Die Leute müssen mit diesem Wahnsinn aufhören. Wenn sie Adrenalin haben wollen, springt von irgendwelchen Felsen runter oder werd Fallschirmspringer oder irgendwas, habt da auch Adrenalin ohne Ende. Mhm. Ne? Aber ihr gefährdet niemand anderen. Ich danke für dein Statement, Michael. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute. Domian, ich danke dir auch. Sehr und gerne. Ich finde deine Sendung ganz toll. Ich schaue sehr oft zu. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Okay, Domian. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt schon mal, da diese Woche alles ja ein bisschen komisch ist und wir dann nicht mehr da sind, schon mal das Thema für nächste Woche erzählen, euch das mitteilen. Also heute in einer Woche, nächste Woche Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema auf offener Straße. Und da hätten wir auch über diese Dinge sprechen können, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr auf der Straße schon alles erlebt habt. Also auf offener Straße. Zum Beispiel einen schweren Unfall. Oder seid ihr vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden auf der Straße? Vielleicht habt ihr einen Exhibitionisten erlebt auf der Straße oder seid gar selbst ein Exhibitionist und möchtet mit mir darüber sprechen. Oder vielleicht arbeitet ihr als Hure oder Stricher auf der Straße oder vielleicht lebt ihr als Obdachloser auf der Straße. Also das Thema nächste Woche Mittwoch auf offener Straße und gerne könnt ihr euch ab sofort schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de. Auf offener Straße unser Thema nächste Woche Mittwoch in der Nacht, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, wir machen jetzt weiter mit unserer freien Themensendung heute und hier ist der Moritz, der ist 23. Guten Morgen, Moritz. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Moritz. Um was geht's bei dir? Ich möchte darüber sprechen, dass ich nach langer Krankheit nächste Woche in die Psychiatrie gehe. Nach langer Krankheit? Was für eine Krankheit hattest du? Also ich bin das erste Mal ärztlich diagnostiziert wurde ich mit 16 Jahren und damals kam die Diagnose Depression dabei heraus und gefolgt von einer Angsterkrankung und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Entschuldige, eine Frage noch. Ja. Mit 16 Diagnose Depression. Wie hast du damals das bemerkt und dich gefühlt als 16-jähriger depressionserkrankter junger Mann? Das ist ziemlich kompliziert, weil ich meine, man steckt ja sowieso in diesem ganzen Pubertätsgedöns drin. Mhm. Ja? Und ein normales Verhalten von so einem wirklich abweichenden Verhalten zu erkennen, ist dann nicht nur für einen selber sehr schwierig, sondern halt eben auch für die Umwelt, ja. Was es dann ganz oft heißt, also der Junge pubertiert oder da liegt jetzt sowas im Argen, der hat irgendwas mit seiner Freundin oder so. Aber wie hast du dich denn in Erinnerung als 16-Jähriger? Ich habe irgendwann realisiert, dass ich die Aufgaben, die mir so gestellt worden sind, nicht mehr lösen kann. Mhm. Dass ich introvertierter bin als meine Mitschüler damals. Dass ich wesentlich ängstlicher bin und ich dann irgendwann meiner Schule nicht mehr nachkommen konnte und ich darüber hinaus dann gemerkt habe, also hier stimmt jetzt wirklich etwas nicht. Mhm. Hatte ich damals die Diagnose, wie hast du die aufgenommen, die Diagnose? Also ich dachte zuerst, das ist ja schön, dass das Ganze irgendwie jetzt einen Namen hat. Wusstest du überhaupt, was das bedeutet, Depression? Zu damaligen Zeitpunkt, in dem ganzen Ausmaß, nicht, nein. Hat man es dir denn dann erklärt? Man hat es mir erklärt, ja. Mhm. Und ich bin dann relativ fix in eine psychotherapeutische Behandlung bekommen. Mhm. Und darüber hat sich dann für mich sehr viel herausgestellt, was denn von meinem Verhalten und so weiter nun wirklich so einen Krankheitswert einfach hat, was mir vorher so überhaupt gar nicht bewusst war. Ja. Nun bist du heute 23 und sagtest gerade, ich hatte eine lange, hast du gesagt, eine lange Erkrankung, gehe jetzt in die Klinik. Heißt das hatte, die Depression ist vorbei und es ist jetzt etwas anderes? Oder wie hast du das gemeint vorhin? Also, es ist da noch etwas zugekommen. Also wie ich vorhin schon erwähnte, da kam dann mit Laufe der Zeit so eine Angsterkrankung dazu. Und jetzt kommt ein schwieriges Wort. Das nennt sich eine somatoforme autonome Funktionsstörung. Und das klärst du uns? Ja, klar. Hm. Das heißt, das gehört zu den hypochondrischen Ängsten, also zu der Angst, dauerhaft krank zu sein, an einer schweren Krankheit zu leiden. Und bei mir im speziellen Fall ist es die Herzneurose. Also immer Angst davor zu haben, dass irgendetwas mit dem Herzen ist. Das heißt, du bist organisch kerngesund, aber du hast Angst, dass dein Herz aufhört zu schlagen. Richtig, genau. Also das sind Schmerzen und Symptome, wie man das liest, so woran man einen Herzinfarkt zum Beispiel. Das heißt, du hast die realen Symptome eines anfänglichen Herzinfarktes. Genau, also Schmerzen im Arm und Stechen und sowas. Genau, mit zittrigen Händen und kaltem Schweiß und so weiter. Wie oft bist du schon untersucht worden, ob es denn nun wirklich ein Herzinfarkt ist? Also ambulant, zweimal gründlich vom Kardiologen, von zwei unterschiedlichen. Und dann halt eben in der Zeit, wo das noch nicht so klar war, ob das jetzt etwas ist, was halt eben psychisch oder organisch ist, halt eben dann auch des Öfteren in den umliegenden Notaufnahmen der Krankenhäuser, weil die Sache ist die, dass das immer nachts passiert oder ganz häufig nachts dann dort am schlimmsten ist und sich dann das Problem ist, dass man sich so schlecht ablenken kann, weil es ja immer zentriert nach innen ist. Es geht um etwas ganz Fundamentales des Lebens, des Herzens. Und also auch die Tatsache, dass man dir wahrscheinlich jetzt schon ganz oft gesagt hat, Moritz, Sie sind kardiologisch kerngesund, kardiologisch betrachtet, denkst du, wenn es dann wiederkommt, denkst du, ach, jetzt könnte es wirklich sein? Ja, das ist das Problem. Also die Aussagen von den Kardiologen, das hält immer so 2-3 Tage vor. Ja, da bin ich mir dann ganz sicher, weil ich habe auf dem Bildschirm mein Herz gesehen und ich habe es vielleicht auch gehört. Und habe ja auch das EKG gesehen und es wurde mir alles breit erklärt, dann ist alles okay. Das hält aber nicht an. Weil du denkst, naja, nach 2-3 Wochen könnte ja das Herz doch plötzlich erkrankt sein. Ja, also ich weiß aus ganz logischer Sicht, dass das nicht sein kann und dass so etwas ganz unwahrscheinlich ist in meinem Alter. Sicherlich gibt es sowas, aber es ist eher unwahrscheinlich. Und das, aber diese logische Gewissheit einfach nicht ausreicht, um mir die Angst zu nehmen. Heißt das, dass du die Depression hinter dir gelassen hast und dass du jetzt wegen dieser Geschichte in eine Psychiatrie kommst? Ganz akut deswegen, ja. Also das Ganze ist nicht ausgestanden. Also die damalige Diagnose Depression wurde dann irgendwann umgewandelt in so, das nennt sich eine Double Depression oder doppelte Depression. Das heißt, ich bin chronisch depressiv erkrankt und habe darüber dann noch depressive Episoden. Das muss man sich so vorstellen, dass das generelle Stimmungsniveau abgesenkt ist und darüber hinaus dann es nochmal Schwankungen gibt innerhalb der Stimmung. Das klingt alles sehr anstrengend und sehr beanspruchend. Nun bist du ein junger Kerl. Lebst du ansatzweise wie ein junger Mann in dem Alter lebt? Kannst du das nebenher mit dieser Erkrankung? Konntest du das mit der Erkrankung? Ich sag mal so, ich habe das immer versucht, so viel wie möglich irgendwie am normalen Leben, teilzuhaben. Nur empfand ich das immer als ganz, ganz anstrengend. Und unglaublich viel. Entspannt am Wochenende mal tanzen gehen und mal 5 Grad sein lassen, das ist alles für dich letztendlich gar keine Freude. Also ich kann mich in solchen Situationen, dann bin ich in der Situation drin. Ja, dann habe ich kein Problem damit. Sobald ich aus Gesellschaft und so weiter raus bin, ja, verstehe. Dann bricht alles auf dich ein wieder. Genau, also sobald ich mit anderen zusammen bin und so weiter, kann ich mich ein Stück weit ablenken. Das ist dann immer noch nicht toll, aber es ist besser. Mhm. Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin mehr. Hattest du mal in dieser Zeit eine Freundin? Ich hatte in der Zeit zwei Freundinnen, beste Freundinnen, ja. Wie war das für dich, diese Erkrankung in der Form zu haben, wie du es beschrieben hast, und dazu eine Liebe? Mhm. Ich empfand das als etwas Entlastendes. Mhm. So, man trägt es nicht mehr allein auf seinen Schultern. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, dass die erste Beziehung genau daran zerbrochen ist. Mhm. Ja. Mhm. Und die zweite Beziehung zerbrach daran, dass meine Ex-Freundin selber psychisch erkrankt ist. Mhm. Und ich sie auf einmal auf meinen Schultern tragen musste. Ist es dir gelungen, in diesen Jahren irgendwie eine Ausbildung zu machen oder zu studieren? Also ich habe das Abitur versucht, musste immer wieder wiederholen, weil ich halt eben nicht dauerhaft in der Schule sein konnte und so weiter. Und bin dann jetzt mit dem heutigen Tag von der Schule abgemeldet. Ohne einen Abschluss. Mit dem heutigen Tag? Genau, heute mit dem 29. So, und jetzt geht's in die Klinik. Jetzt geht's in die Klinik, richtig. Für wie lange? Voraussichtlich mindestens 6 Wochen. Ja. Mit welchen Gefühlen gehst du in die Klinik? Ich habe da eine Erwartungshaltung dran. Also ich weiß, ich möchte dahin, weil ich möchte, dass das aufhört mit diesen Herzstechen. Mhm. Mit der Depression und mit der Angst, das ist nicht schön und das ist belastend, aber damit kann ich irgendwie umgehen mit Hilfe. Mhm. Aber diese Herzangst ist einfach so umgreifend und so schrecklich, ja, die dauernde Angst vor dem Tod, dass ich da die Erwartung habe und die Hoffnung habe, einfach, dass ich da mit Hilfe anderer dran arbeiten kann. Ja. Moritz, ich würde gerne eine Vereinbarung mit dir treffen. Du sagst 6 Wochen ungefähr, sagen wir mal, vielleicht bist du auch 8 Wochen weg. Können wir vielleicht nach deinem Aufenthalt nochmal miteinander telefonieren? Ja klar, gerne. Das würde mich sehr interessieren, wie dieser Aufenthalt abgelaufen ist und ob es dir dann besser geht. Lass uns so vereinbaren, dass du uns eine Mail schickst. Das ist immer die sicherste Form. Nimmst Bezug auf das Gespräch und dann werden wir bei dir nochmal miteinander sprechen. Alles klar, super, machen wir so. Ja, da freue ich mich. Und jetzt drücke ich dir natürlich erstmal die Daumen, dass dieser Aufenthalt gut wird und gewinnbringend für dich und wirksam ist. Ja, vielen Dank, das hoffe ich auch. Dann alles Gute bis in 6 oder 8 Wochen ungefähr. Okay, super. Toll, toll, toll. Danke. Tschüss, Moritz. Ciao, ciao. Hier ist Fabian. Fabian hat hier auf meinem PC kein Alter, aber ich frage ihn mal. Wie alt bist du, Fabian? 30. 30? Das ist doch prima. Hallo, ja. Fabian, um was geht's bei dir? Meine Frau hat mich verlassen. Deine Frau hat dich verlassen? Jo. Wann? Am 9.12. Einfach so, aus dem Nichts heraus. Einfach abgedampft und weg. Wie lange wart ihr zusammen? 9 Jahre zusammen, 4 Jahre verheiratet und wir haben auch eine Tochter, die 4 Jahre alt ist. Und wo ist die Tochter? Das weiß ich genauso wenig, wie wo die Frau ist. Und ich habe meine Tochter 8 Wochen nicht gesehen. Beschreib doch mal, was ist genau da an dem 9.12. passiert? Also am Tag davor haben wir uns gestritten, weil meine Frau ist halt ein Mensch, die nicht mit Geld umgehen kann. Und ich hatte das Weihnachtsfest in Gefahr gesehen und habe sie gebeten, dass sie nicht mit der T-Karte bezahlt. Mhm. Und sie hat es wieder getan. Genau am selben Tag noch. Ich habe es auf dem Kontoauszug gesehen, kurz nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Ich war sehr sauer auf sie, weil sie mich wieder belogen hat. Und ich war so sauer, dass ich nicht mit ihr sprechen konnte. Ich bin ihr einfach aus dem Weg gegangen den Tag. Und am nächsten Tag ist sie gekündigt worden, beziehungsweise ihr Vertrag, wo sie gearbeitet wurde, nicht verlängert. Mhm. Und ja, das muss in ihr irgendwo einen Schuss durch den Kopf gegeben haben und dann ist sie abgehauen. Abgesehen. Und ich konnte sie nicht trösten oder so, weil ich war so sauer auf sie, weil sie mich wieder hintergangen hat, was ich in dem Augenblick einfach nicht konnte. Ich war einfach sauer. Abgesehen von der Meinungsverschiedenheit, wie lief denn so in der letzten Zeit die Ehe? Schwierig, weil meine Frau sehr viel lügt, unehrlich ist, nicht sagt, was sie will. Mhm. Man ist wie in einem Wer wird Millionär gefangen. Man muss die ganze Zeit rumrätseln, was Sache ist. Und selbst wenn man dann eine Antwort bekommt, ist es so, als wenn man keine Antwort bekommen hätte, weil man nicht weiß, ob sie stimmt. Also alles. Ich war heute bei der Bibliothek, weil meine Frau so viele Briefe davon bekommen hat. Und ich bin hingegangen, weil ich dachte, na gut, vielleicht sollte ich mal hingehen. Ich habe manchmal so ein bisschen spirituellen Einfluss. Ja. Und irgendwie dachte ich mir, komm, gehst du hin. Und ich gehe in die Bibliothek und die Bibliothekarin, die ich auch kenne, die ist fast vom Stuhl gefallen. Warum? Und ich habe mich gewundert, warum. Dann fing sie an rumzutuscheln mit dem Sitznachbarn. Ich dachte mir, was ist denn los? Ich war dann dran. Ich habe zu ihr gesagt, können wir unter vier Augen sprechen? Ich möchte was Persönliches mit Ihnen klären. Und dann hat sie mich gefragt, sind Sie denn der Mann von der so und so? Mhm. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Warum? Ja, weil mal Ihre Frau gesagt hat, dass Sie gestorben sind. Das ist ich habe gesagt, bitte. Ich bin ziemlich lebendig. Da hat die Frau zu mir gesagt, deshalb, die war kreidebleich. Die hat gesagt, sie ist ein Geist. Mhm. Da hat sie zu mir gesagt, ihre Frau war vor vier Monaten hier, weil sie vermehrt ihre Bücher und die CDs nicht abgegeben hat, die Kleine. Mhm. Und sie sollte eigentlich gesperrt werden hier in der Bibliothek. Mhm. Und da hat sie uns die Geschichte aufgetischt, dass sie gestorben sind und deswegen alles so schwer ist und deswegen sie nicht konnten. Sie war aber jetzt, in den letzten Wochen war sie nicht in der Bibliothek. Wenig. Also doch. Sie war schon da, aber halt nicht so viel wie früher. Naja, ich frage jetzt, sie ist seit dem 9.12. verschwunden, aber in der Bibliothek ist sie dann doch schon mal aufgetaucht. Nee, also das nicht, nein. Ja, nein, das nein, meinte nein, ich nein. jetzt gerade mit letzten Wochen. Ja, nein, nein. Mhm. Also ich hab zwar nicht nachgefragt, aber aufgrund der Gegebenheiten gehe ich mal davon aus, dass okay. es nicht war, nein. So, jetzt ist sie ist mit dem Kind spurlos verschwunden. Ja, also nicht spurlos, also über Freunde, Bekannte höre ich halt nur, dass sie halt in einer sicheren Einrichtung ist, dass es ihr soweit gut geht, aber dass sie halt... In einer sicheren Einrichtung, was heißt das? Das habe ich auch gefragt, also ich weiß es nicht, weil meine Frau hat sich mit allen verscherzt, also weder Freunde noch Familie wollen mit ihr groß was zu tun haben und sie muss irgendwo sich einen Unterschlupf gesucht Sichere Einrichtung, ja, habe ich sofort die Assoziation Frauenhaus. Die habe ich auch, aber ich habe meiner Frau nichts getan, das ist, also... Frauenhaus ist ja auch dafür da, wenn eine Frau einfach nicht Absolut. Weiß, wo sie hin soll. Ja, ja, und natürlich. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, gut, wenn sie in sich, mir ging es nur darum, dass sie in Sicherheit ist, dass ich mir keine Sorgen mache. Aber diese Leute, die dir das gesagt haben, die müssen doch dann auch nähere Informationen haben, wo diese oder was diese sichere Einrichtung ist. Ich habe gefragt, aber die wollen nicht antworten und ich werde sie nicht deswegen an den Stuhl fesseln und zwingen. Also habe ich gesagt, okay, gut. Okay, meine Frau ist über 18, die muss wissen, was sie tut. Ja, okay, aber deine Frau ist nicht nur deine Frau und die Frau, sondern sie ist auch noch die Mutter und hat ein vierjähriges Kind bei sich. Dieses Kind hat sie jetzt dir, dem Vater, entzogen. Und ja, kein Mensch weiß, Sorgerecht habe ich auf Papier, ja. So, und kein Mensch weiß, was jetzt mit dem Kind passiert. Hast du dich denn schon beim Jugendamt gemeldet zum Beispiel oder bei der Polizei? Ich habe an dem Tag, wo sie weggelaufen ist, halt die Polizei gerufen, weil sie um 23 Uhr immer noch nicht zu Hause war. Mhm. Und die Polizei hat mir gesagt, sie sei auch in einer sicheren Einrichtung, blablabla. Die Polizei hat da schon gesagt, sie sei in einer sicheren... Also an dem gleichen Tag hat die da schon gesagt? Also nicht sichere Einrichtung, aber in einem sicheren Umfeld und sei ihr gut und den Rest würde ich dann schon mitbekommen. Das haben die mir nur gesagt. Das ist ja sonderbar. Also direkt an dem Tag des Verschwindens hat die Polizei schon gewusst, wo deine Frau ist. Ja, nach einer gewissen Zeit natürlich. Die haben recherchiert. Ja. Und so, aber meine Frau war schon mal, meine Frau ist auch schon mal in den Keller gelaufen vor einem Jahr und wollte sich was antun, deshalb die Polizei kannte das ja schon. So, wir sind aber viele Wochen vergangen. Was ist seitdem geschehen? Was? Also ich hab viel erfahren, was mir sehr weh tut. Dass ich halt einen neuen Partner hatte. Das ist sehr schwer zu ertragen. Liebst du denn diese Frau noch? Ich kann nicht nein sagen, sagen wir es mal so. Wenn man liebt, liebt man mit Haut und Haaren und nicht irgendwie so ein bisschen. Aber sagen wir mal und, so, was du mir gerade erzählt hast, klingt nicht gerade sehr liebenswert. Naja, das weiß ich. Meine Frau ist manchmal so, ich kenne das. Meine Frau ist halt manchmal sehr anstrengend. Ich meine, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, was passiert ist. Das Schlimmste ist ja, dass sie sich mit einer 4 Jahre alten Pille versucht hat zu verhüten. Aber nicht richtig, also sie wollte nicht verhüten, sondern sie hat sie nur genommen, damit ihr neuer Partner das glaubt. Und sie hat gehofft, dass sie schwanger wird und sie ist schwanger. Hör mal, wie weißt du das denn alles? Neuer Partner, schwanger, sie ist in einer sicheren Einrichtung. Ja, weil die wenigen Freunde, die sie hat, auch meine Freunde sind. Ja, aber entweder ist sie in einer sicheren Einrichtung oder sie ist mit irgendeinem Typ zusammen. Man kann ja, ein Frauenhaus ist ja kein Gefängnis, ne? Das habe ich ja auch gefragt. Ein Frauenhaus ist ja kein Gefängnis, da darf man ja auch mal raus. Also, ja, und ich da glaube, kann man auch mal Sachen machen. Okay, ich glaube, ja. dass diese Beziehung so mehr als kaputt ist zwischen euch beiden. Ich würde mir an deiner Stelle erstmal die Hauptsorgen um mein Kind machen. Ja, das sehe ich auch. Denn deine Frau scheint ja ein bisschen, gelinde gesagt, sehr schräg drauf zu sein, was sie alles mit dir macht. Da ja, hält sich mein Mitleid sehr in Grenzen im Moment, was du mir erzählt hast. Da habe ich eher Zorn als Zuhörer. Es geht jetzt um das Kind. Das habe ich auch. Ich habe heute sogar Geburtstag. Dann möchte ich dir herzlich gratulieren zum Geburtstag, wenn es auch kein schöner Tag für dich ist. Was unternimmt? Ja, meine Frau hatte angerufen die letzten 2 Tage, ach, die hat das Kind kriegen könnt. Ja. Da rückst du jetzt allmählich mit raus. Ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass die Frau irgendwie weg, verschwunden ist für dich. Und jetzt hast du, erzählst du mir. Sie hat angerufen, das ist ja nicht so schlimm, das kann man ja machen. Und sie hat angerufen. Wie oft hat sie angerufen in den Wochen? Zweimal. Und was hat sie gesagt jetzt bei dem Anruf? Sie hat angerufen und hat gesagt, na, du hast ja bald Geburtstag. Möchtest du unsere Kleine haben? Mhm. Ich gesagt, natürlich, klar. Na, sie überlegt sich was und hat wieder aufgelegt. Und am zweiten Mal hat sie dann auch so ein bisschen was gesagt, aber ist nicht konkret geworden. Und jetzt habe ich ein SMS bekommen, dass sie Angst hat, dass ich das Kind irgendwie manipulieren würde und dass es doch nicht klappt. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass meine Frau mich quälen will. Ich habe eher das Gefühl, dass deine Frau in eine psychotherapeutische Behandlung muss. Ja, das muss so, sie auch. Was unternimmst du jetzt, dass du dein Kind siehst und dass du Zugang zu deinem Kind hast? Ich war bei der Rechtsanwältin. Ich habe Klage mit Umgang und den Aufenthaltsort, dass sie wieder in ihr Leben kann, weil hier ist Kindergarten, hier ist ja alles. Okay, das ist eingeleitet. Ja, mhm. Das habe ich eingeleitet, schweren Herzens, aber ich muss das tun. Ja, ist das Jugendamt auch schon ein Ja, ich war beim Jugendamt, ich habe da alles dargelegt, ich habe alles gesagt, was Sache ist, dass sie auch, es gibt ja zurzeit auch Verpflichtungen. Wir haben damals gesagt, dass sie Handys zum Beispiel bezahlt. Die werden nicht mehr bezahlt, beide nicht und so weiter. Sie kommt in Verpflichtungen nicht nach, sie ist irgendwo und ich kriege vom Jugendamt nur zu hören, ja, das ist alles nicht so schlimm und lieber blub. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das Sorgerecht nur, um den Arsch abzuwischen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich kann überhaupt nichts tun. Ja, da sind Jugendämter Männern gegenüber oft ungeheuerlich. So, richtig, Fabian. So, ja, das ist wirklich so. Ja. Das habe ich im Freundeskreis, kriege ich das zu genügend. Du hast so einen Scanner und du hast einen Penis und dann kannst du weg. So, ich finde gut, dass du das mit der Anwältin angeleiert hast. Das ist ganz wichtig. Da müssen jetzt klare Verhältnisse her. Dann rate ich dir ganz dringend, weil du so angeschlagen auch bist. Ich glaube, dass diese Frau dir überhaupt nicht gut tut und dass letztendlich es darauf hinauslaufen soll, dass diese Frau soweit das möglich ist, es geht ja nicht ganz, weil ihr ein Kind habt, aus deinem Leben heraustritt. Dass du zumindest nicht mehr an ihr klammerst, so wie du es jetzt tust. Ich klammer nicht, es tut halt nur weh. Okay, ne? Entschuldige, das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber es tut halt weh. Ich rate dir dringend, dass du dir psychologische Betreuung und Hilfe suchst. Habe ich schon mir geholt, ich war schon bei der, ich komme aus einem kleinen Ort und da gibt es evangelische Kirche, da war ich schon bei der Eheberatung, da kann man ja auch alleine hin. Sehr gut. Die machen ja auch Trennungsberatung und da war ich schon und die haben mir sehr geholfen. Dennoch möchte ich, dass auch meine Psychologin, die Claudia, die ja diesbezüglich noch ein bisschen Hilfestellung gibt jetzt im Gespräch. Die Hilfe nehme ich gerne an. Sehr, sehr gut, Fabian. Dann bitte ich dich aufzulegen. Die Claudia ruft dich zurück. Ich wünsche dir nochmal alles Gute zum Geburtstag, dass sich die Dinge bald etwas zum Besseren fügen und vor allen Dingen, dass du Zugang zu deinem Kind hast. Das wünsche ich dir von Herzen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja? Ich habe nur einen kleinen Wunsch. Also ich habe einen großen Freundeskreis, den habe ich in letzter Zeit sehr strapaziert. Eine große Geburtstagsfeier habe ich absagen müssen. Ich feiere nur mit der Familie. Ja. Und das Problem ist das Alleinesein. Mhm. Und wenn es jemand anders hier noch gibt, der auch alleine ist und der um die 30 ist, kann ich ja mal melden. Fabian, das kann ich leider nicht machen. Das ist so ein Kontaktwunsch. Dann werden wir hier zugeschüttet mit Kontaktwünschen. Das kann ich leider nicht machen. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich bitte sehr um Verständnis. Das kann ich nicht machen. Jetzt ruft dich erstmal die Claudia an und dann gucken wir weiter. Jo. Okay? Ich danke dir. Ja. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Wünsche ich auch. Tschüss. Der arme Fabian, aber das können wir nicht machen. Dann müssen wir hier 10 Leute einstellen, die die ganzen Kontakte knüpfen. Hier ist noch der Daniel und Daniel ist 52. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo. Leider nicht mehr so viel Zeit. Ich bitte um Entschuldigung. Macht nichts. Wir legen los. Kein Problem. So, ich habe es im Vorgespräch auch schon geschildert. Ich habe eine Frau, bei der letztes Jahr kurz vor Pfingsten Brustkrebs diagnostiziert wurde, ist mittlerweile erfolgreich operiert worden, ist auch wieder am Arbeiten. Mhm. Und zu mir sagt sie immer, du störst meinen Heilungsprozess oder du beschleunigst den nicht gerade, sagen wir es so. Mhm. Es fing an damit, als die Diagnose kam, stehst du erstmal da, ziemlich platt davor, vom Kopf gehauen, war zwar auch vermutlich erblich bedingt, ihre Mutter hatte das auch schon, aber trotzdem, einen Menschen, den du liebst, besteht ja die Gefahr, dass du den verlieren kannst durch die Krankheit. Ja, ja. So, dann kam so die erste, das habe ich noch runtergeschluckt. Das Schlimmste war für mich, da musste ein Knochensyntegramm, glaube ich, gemacht werden. Da wurde getestet, ob der Körper noch mit anderen Metastasen befallen ist. Mhm. Da konnte ich leider beruflich nicht. Ließ sich auch wirklich nicht verdrehen, der Termin, oder verschieben. Und weiß noch, wie ich zitternd im Auto gesessen habe, als sie mich angerufen hat und gesagt habe, nee, alles in Ordnung, ist nicht. So, jetzt war diese dann vor der OP oder nach der zweiten Chemo, musste ich dann selber die Haare abschneiden, mhm, auf Klappe, das tat mir in der Seele weh. Ja. Und irgendwann kam das aus mir raus, du kannst also noch so ein starker Mann sein und ich bin angefangen zu heulen. Mhm. Und ich habe also in der ganzen Phase sehr häufig geweint und höre mir also immer an, ja, du förderst das nicht oder du bist eine Bremse, was meinen Heilungsprozess anbelangt. Und damit komme ich nicht so ganz klar, ne? Was glaubst du denn, warum sie das sagt, dass du sie, dass das abbremst? Du bist doch sehr, sehr, du kümmerst dich doch sehr um deine Frau, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Warum sagt sie das? Ich kann es dir nicht sagen. Liegt aber auch vielleicht daran, dass sehr häufig, also so, sie ist in der Branche tätig, in der Medizinbranche, und dass sehr häufig so Sachen dann rauskamen in Gesprächen mit Freunden, wo ich gesagt habe, warum erzählst du mir das als deinem Mann nicht? Warum höre ich das so am Rande mit? Oder ich wurde gerade so hellhörig, als du gesagt hast, du hättest so viel geweint. Vielleicht ist für sie das belastend, wenn du zu emotional bist, dass sie dann auch noch, obwohl sie selbst erkrankt ist, für dich stark sein muss. Könnte das der Fall sein, dass du letztendlich zu sehr sie betüttelst und mitfühlst und sie dadurch runterziehst? Es könnte sein, ja. Ich meine, ich versuche es ja auch mal häufig zu unterdrücken, ne? Aber es gibt dann wirklich so Momente, wo ich dann auch nicht mehr kann. Ne? Das ist schon, aber das ist ja die alte Regel, wenn man mit jemandem zusammen engen Kontakt hat, der sehr schwer krank ist, dass man seine eigenen Gefühle erstmal da ein bisschen zur Seite schiebt, ja, weil sonst belastet man den anderen ja damit noch viel mehr. Da müsstest du einen Dritten suchen, wo du dein Herz ausschütten kannst. Das muss ja auch das mal raus. Das hat sie mir immer gesagt. Das hat sie mir immer gesagt und ich hab's nicht gemacht. Siehst du? Ja. Ich hab's nicht gemacht. Daniel, die Sendung ist jetzt rum, aber ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Da gibt's noch ein paar Sachen zu sagen. Okay? Ja. Okay. Du legst auf und melden uns gleich wieder. Tschüss. Okay, mach ich. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, heute in der Technik Martin Dannhauser. Morgen, wie gesagt, eine Wiederholung einer Sendung. Freitag sind wir nicht da und live sind wir wieder da. Nächste Woche Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, alles Schöne und freue mich, dass ich dann am Montag wieder live da sein werde. Aber morgen sind wir auf Kassette hier. Bis dann, ciao.